süßes Kind, du loses Mädchen, ach, wann erlang ich meine Zweck, tu mir den Kaffee weg. Herr Vater, seid doch nicht so schade.